Meine große Liebe jetzt hier. Schlager, Schlagerparadies. Du Ma, na, na, na, na, na, na, na. Du bist das, was ich brauch zum Leben. Martin, es war ein schönes Leben. Aber alles Gute geht vorbei. Wow, wow, wow, alles Gute geht vorbei. Schlager in unserem Herzen, Schlager in unserem Herzen. Für dich, meine Oma und Mama, zärtlicher Wind auf meine Haaren. Hast du auch schon mal zärtlichen Wind? Wind, Wind, Wind. Zärtlicher Wind auf meinen Haaren. Zärtlicher Wind. Weißt du noch, die Liebe, sie war so stark. Und du riefst immer nur, verlass mich nicht. Hoffentlich habe ich die Fenster zu. Mal eben ein bisschen trinken.